Man hat unter der Regierung Clinton in den USA den Immobilienmarkt durch immer neue Zinssenkungen angeheizt und das Risikomanagement der Hypothekenbanken beschädigt, indem man sie per Gesetz gezwungen hat, Kredite an nicht kreditwürdige Kunden auszureichen, um angeblich benachteiligten sozialen Gruppen den Hauskauf zu erleichtern. Man hat den Verbriefungsmarkt, der aus der dadurch geborenen Blase hervorging, durch die halbstaatlichen Institute Fannie Mae und Freddie Mac mit hunderten Milliarden Dollar Aufkäufen angeheizt. Man hat den Wettbewerb der Ratingagenturen, der diesem Spiel sehr schnell ein Ende hätte setzen können, durch regulatorische Maßnahmen der Wertpapieraufsichtsbehörden einen marktfremden Riegel vorgeschoben. Man hat den Banken einen Anreiz gegeben, dieses Spiel auf die Spitze zu treiben, indem man sie seit Jahrzehnten als systemisch unverzichtbar erklärte und ihnen damit die staatliche Existenz- und Rettungsgarantie aussprach. Man hat staatliche Banken in Europa und anderen Ländern benutzt, um die so erzeugten toxischen Wertpapiere über den Globus zu verteilen und auf diese Weise alle anderen anzustecken. Wo man auch hinschaut, überall die Fingerabdrücke des Staates, der Bürokratie, der Zentralbank, der Börsen- und Wertpapieraufsicht, der Regierungen. Als dieses dann schiefging, aber war es plötzlich der Markt, der versagt haben sollte? Diese Lüge wird niemals wahr werden, nicht mit noch so viel Wiederholungen durch die staatlichen Propagandaapparate und die Mainstream-Medien. Legende Nummer 12. Das, was auch immer, ist die Folge von Marktversagen, zum Beispiel bei der Bereitstellung von Wohnraum. Das muss der Staat regeln. An diesem Vorwurf muss man sich eigentlich nach dem obigen Abschnitt nicht mehr abarbeiten. Wir müssen uns aber über eine Sache beim Stichwort Marktversagen im Klaren sein. Es gibt kein Marktversagen, sondern es gibt Bedingungen, unter denen Märkte funktionieren und Bedingungen, unter denen sie nicht funktionieren. Sie werden jetzt fragen, was ist denn der Unterschied zwischen nicht funktionieren und versagen? Das ist schnell erklärt. Wenn die Bedingungen für sein Funktionieren nicht erfüllt sind, kommt erst gar kein Markt zustande. Es liegt dann eine andere Form des Wirtschaftens und der Güterallokation vor, aber kein Markt. Wo der Markt nicht existiert, da kann er auch nicht versagen. Wer also von Marktversagen redet, der muss zuerst einmal die Frage beantworten, ob das Versagen, von dem er spricht, überhaupt in einem Markt stattgefunden hat oder ob nicht eine ganz andere Ordnung vorlag. Wenn zum Beispiel der Staat auf dem Immobilienmarkt eingreift, die Vertragsfreiheit beschränkt, die Vermieter durch immer neue Regeln und Gesetze systematisch benachteiligt und dann im Ergebnis das Angebot von Wohnungen schrumpft und die Versorgung mit Wohnraum nicht mehr optimal erfolgt, was liegt dann vor? Marktversagen kann es nicht sein, denn dafür hätte es vorher dort den Markt auch gebraucht. Die Eingriffe des Staates haben diesen aber ausgehebelt. Was also in Wahrheit vorliegt, ist Staatsversagen. Dieses Staatsversagen ist so häufig vorzufinden, dass man die Begriffe Staat und Versagen eigentlich schon fast als Synonyme gebrauchen könnte. Es ist also so etwas wie Versagerversagen, ein weißer Schimmel, ein Hendiadioin, wie die alten Griechen dazu gesagt hätten.